Zeit. Seinen Weg mit Blicken schreibt, stößt inmitten des Wegs auf die Tür, die Grenze heißt, doch am Eingang steht groß. Tritt herein, tu was du willst, doch im Zimmer danach sitzt das Tier und hütet mich. Und am nächsten Tag wird der Raum entleert. Ich geh rüber und vernichte dich den Augenblick, denn das Haus bleibt leer, nur für mich allein. So beschütze ich den Augenblick im Nachhinein. Ich komm nur in der Nacht, wenn mein Mut mit Zähnen knirscht, räche ich diesen Tag, der das Innere beherrscht. Doch die Blitze im Kopf sind noch lange keine Tat, und die Kämpfe im Traum sind bloß Ausdruck und kein Schlag. Und am nächsten Tag wird der Raum entleert. Ich geh rüber und vernichte dich den Augenblick, denn das Haus bleibt leer, nur für mich allein. So beschütze ich den Augenblick im Nachhinein. Dun, dun, dun, dun, dun. Ich den